Propaganda mit Jubel um 10 nach 6 in 1 live. Gleich für euch hier Walk the Moon mit Shut Up and Dance. Auch so eine Weisheit am Samstagmorgen. Worte. Mit Vincent Pfeffli. Man sagt, lebe jeden Tag wie auf Reisen. Das klingt doch total stressig. Ich hasse Reisen. Ständig musst du dich um alles kümmern. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wo ist das Klo? Muss ich mich vorher impfen? Man verträgt das Essen nicht. Wird früh aus dem Hotel geschmissen. Klopf, klopf, Roomservice. Frühstück bis 10, ist dein Ernst? Überall Roaminggebühren, ständig auf der Suche nach Wi-Fi oder eine Steckdose, um dein scheiß Phone zu laden. Ich meine, wirklich? Mach's wie ich. Ich lebe jeden Tag, als wäre ich zu Hause. Weiß, wo alles ist, vertrag das Essen und jeder kennt mich. Vincents weise Worte. Nur in 1 live. Out to all the babies, mamas. mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. Things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts, my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. This way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skiller knows homegirl that got assing up the creek, G. Without a pad on, you left her straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, Outcast, Miss Jackson, 18 Minuten nach 6. Solltet ihr jetzt um diese Uhrzeit noch Schwierigkeiten haben, die Augen zu öffnen und aufstehen zu können, da kann ich euch versichern, es wird leichter, Freunde. Es gibt nämlich eine neue Single von Clean Bandit und die ist, um es mit den Worten der Clean Bandit-Fans auf deren Facebook-Seite zu beschreiben, dieser Song ist einfach nur OMG, wow, I love it so much. Also da will man einfach nicht mehr weiter schlafen. Und das liegt unter anderem an dem typischen Elektropop-Sound von Clean Bandit und an zwei weiteren Musikgrößen in diesem Song. An ihm hier nämlich, Sean Paul. Chanda Paul. Genau, und an der hier. Anne-Marie ist mit dabei. Und die alle haben wirklich einen richtig, richtig fetten Song produziert. Also Sektor, von mir aus tanzt jetzt neuen Schluffen durchs Badezimmer. Hier ist Rockabye. Neu für den Sektor. Clean Bandit featuring Sean Paul und Anne-Marie. Eins live. The nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life

Ingenieurmangel. In Nordrhein-Westfalen fehlen dem Landesbetrieb für Straßenbau offenbar Fachleute für die Reparatur der Brücken. Laut einem Sprecher von Straßen NRW gibt es zu wenige Bewerber für den Bedarf. Demnach müssen in den nächsten 20 Jahren allein auf der A45 fast 40 Brücken neu gebaut oder saniert werden. Hintergrund ist, dass es auch sonst zu wenig Ingenieure gibt. Fußball-Bundesliga. Gladbach hat bei der Berliner Hertha eine dicke Niederlage kassiert, 0:3. Schon zur Halbzeit lag die Borussia mit 2 Toren hinten und dann bekam Christoph Kramer auch noch gelb-rot. Gladbach-Trainer André Schubert. Ich meine sogar, dass wir in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, 3-4 ganz gute Tormöglichkeiten hatten, aber der Gegner war brutal effektiv. Die 3 Berliner Tore machte alle Salomon Kalou. Die Hertha hat sich damit erstmal auf Platz 3 der Tabelle vorgekämpft. 1 live. Sektorwetter. Das hat für Teile von NRW gerade noch Regen dabei. Später hört der aber auf und dann hat auch die Sonne mal Chancen. In Detmold und Langenfeld ist aber bei 8 Grad Schluss. Bünde und Erftstadt kommen auf 9, Gelsenkirchen auf höchstens 10 Grad. Auch morgen ist von Sonne bis Schauern alles dabei. Stauschau. Mit einer Meldung von der A1 Bremen Richtung Osnabrück. Die ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis morgen Mittag. 1 live. Mit Johanna Tänzer. Guten Morgen, ich bin Johanna Tänzer und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Sektor. Die Augengrippe geht gerade um sich, ist hoch ansteckend. Und ey, keine Ahnung, aber vielleicht bin ich auch schon infiziert, ne? Als ich heute Morgen auf den Wecker geguckt habe, habe ich auch gedacht, ich krieg Augengrippe. Eins live, eins live. Wherever I go, I have to question the hand that I hold close. Wherever I go. 1 Live. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, no, no, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Also wir können ja über viel diskutieren, ne? Aber nicht darüber, dass Sia-Songs nicht gut sind. Da gibt es nämlich für mich nämlich nichts. Die sind großartig. Ansonsten könnt ihr wirklich gerne ehrlich sein, Sektor, mit uns, mit 1 Live. Wir wollen nämlich eure Meinung hören zu unserem Programm, zu unserer Musik. Wie findet ihr uns denn so? Die Leute, die euch den ganzen Tag voll labern. Wie findet ihr es, dass Klaas die Krone moderiert? Wie findet ihr die Kategorien, die nominierten Künstler? Also es gibt so viele Fragen, die wir an euch haben. Und wir würden halt wirklich gerne eine ehrliche Antwort haben. Jetzt gibt es Leute, die schreiben uns das direkt. Ihr seid scheiße. Es gibt aber auch Menschen, die machen sowas lieber anonym. Und das könnt ihr auch. Auch gerne was Nettes, wie ihr wollt. Es gibt nämlich jetzt eine Seite im Netz, die das ermöglicht. Telonym heißt diese Seite. Da kann man sich anonym Nachrichten zuschicken lassen. Den Link dazu findet ihr auf unserer 1 Live Facebook-Seite. Da könnt ihr euch, wie gesagt, gerne auskotzen. Ihr könnt aber auch was Nettes schreiben. Und hier schreibt zum Beispiel jemand, ihr seid die Besten, aber warum läuft donnerstags immer die Primucke bei euch? Gute Frage. Und vor allen Dingen gut, dass heute Samstag ist. Also sagt uns eure Meinung zu 1 Live auf Telonym. Ich bin übrigens auch sehr ehrlich mit euch am Samstagmorgen. Ich bin saumüde, ich habe Hunger und ich brauche Kaffee. Und dafür stehe ich sogar mit meinem Namen. 1 Live mit Johanna Tänzer. I'm making a few steps and I'm falling to ground. 1 Live, 1 Live. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love you. So, so much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must live without you. You know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love. Schon erwähnt, dass Klaas die 1 Live Krone moderiert? 1 Live Krone 2016. Wenn wir das noch nicht erwähnt haben sollten, dass die 1 Live Krone von Klaas moderiert wird, dann würde ich das jetzt gerne nochmal an dieser Stelle ganz deutlich machen. Klaas Häufer Umlauf moderiert die 1 Live Krone 2016 in der Jahrhunderthalle in Bochum am 1. Dezember. Gestern hat er uns hier in 1 Live besucht und schon mal für den ganz großen Moment geübt. Guten Abend, hallo, guten Tag, herzlich willkommen, Österreich, Deutschland, Schweiz, Bochum, meine Damen und Herren, liebe Musiker, liebe Schlagzeuger, herzlich willkommen zur 1 Live Krone 2016. Wahnsinn, man merkt, die Euphorie ist schon so richtig übergesprungen bei Klaas. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, er freut sich wirklich, er liebt auch die 1 Live Krone, er hat ja auch mit Joko schon mal eine von uns bekommen und kann wirklich nicht verstehen, hat er uns erzählt, wie man die Dinger einfach aufs Klo stellen kann. Ich finde, das Allerschlimmste daran ist dann, sich das alles so auf dem Klo aufzustellen, um jedem zu zeigen, man will, dass es jeder sieht, der in der Wohnung ist. Klo, ja. Genau, aber man möchte direkt auch ausdrücken, ist das nicht so wichtig. Wenn das nicht so wichtig wäre, dann wird man die Dinge, Joko beispielsweise ist jemand, dem ist das wirklich nicht so wichtig, der vergisst die mal abzuholen. Voll die Petze, ne? So, das Ding ist, bei der 1 Live Krone kann leider halt nicht jeder aus dem Sektor dabei sein. Aber der Klaas hat auf jeden Fall schon eine ganz gute Idee für alle, die keine Karten gewinnen sollten. Aber ich habe mir das jetzt so überlegt, wenn das also gleichzeitig im Fernsehen läuft, im WDR, Viertel 8, ja, aber eben auch als Audiospur bei 1 Live, kann man sich doch von Nachbarn, Familien und Freunden so Radios zusammenleihen und kann die in so einer Anordnung hinterm Sofa platzieren. Wenn man jetzt 5 Radios hinter sich hätte mit 1 Live und vorne läuft der WDR, vielleicht noch auf einer Leinwand. Think big. Machen wir. Und deswegen könnt ihr ja auch immer noch jetzt Tickets gewinnen. Das geht im Netz auf 1live.de. Ihr müsst halt nur voten, ne? Krone 2016. Exklusiv in 1live. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. Chai Martin und The Ocean. Guten Morgen, hier ist 1 Live. Es ist 6.53 Uhr und vor den Infos um 7 kriegt ihr noch Lil Wayne, Wiz Khalifa, die Imagine Dragons und Ty Dolla Sign mit Sucker for Pain. Reklame. Schöner Höffner. Egal, ob Sie sich für neue Möbel, eine Küche, Matratzen, Teppiche oder schöne Leuchten entscheiden, wir schenken Ihnen jetzt die Mehrwertsteuer. Und obendrauf schöne 5% extra. Mehr Schönes unter Höffner.de. Ach Mensch, es ist richtig Herbst geworden. Die Blätter fallen, der Himmel ist grau und bedeckt. Aber was ist denn das? Das sind Sterne, die vom Himmel fallen. Die Samsung Herbststars sind da. Einfach ein Galaxy-Tablet oder eine Smartwatch kaufen und einen Einkaufsgutschein von bis zu 150 Euro bekommen. Nur vom 2. bis 19. November. Mehr Infos unter samsung.de/herbststars. Himmlisch. Holen Sie sich jetzt Höffis Weihnachtskalender und freuen Sie sich auf 24 leckere Pralinen und 2 5-Euro-Gutscheine. Und das Beste? In jedem 7. Kalender verstecken sich Gewinngutscheine im Wert von bis zu 1.000 Euro. Tja, so spannend kann Vorfreude sein. Hallo zusammen. Mein Name ist SXT400. Ihr könnt mich Robo nennen. Ich bin euer neuer Vertretungslehrer für Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Religion, Politik, Sport, Kunst, Musik, Informatik. Roboter, Konkurrent oder Kollege? Wie unser Arbeitsleben von morgen aussieht, die ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit. Jetzt im Fernsehen, Radio und auf ard.de. Der Donnerschlag ab Donnerstag. Erleben Sie bei Kaufland die große Angebotsvielfalt jetzt immer schon ab Donnerstag. Diese Woche mit Rittersport bunte Vielfalt, je 100 Gramm Tafel für nur 65 Cent. Und spanische Orangen, je 2 Kilo Netz für nur 1,79 Euro. Der Donnerschlag immer ab Donnerstag, immer eine Woche gültig. Kaufland, hier bin ich richtig. Skoda weiß, wie wir ticken. Wir sind pünktlich. Wir sind zurückhaltend. Wir sind bescheiden. Jetzt gibt es bei Skoda Neuwagen mit vielen Extras. Wir sind sparsam. Jetzt bis zu 3.500 Euro Kundenvorteil sichern. Wir sind eben, wie wir sind. Skoda, made for me. Sichern Sie sich jetzt ein attraktives Angebot mit vielen Extras und bis zu 3.500 Euro Kundenvorteil bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner. Mehr Informationen unter skoda-made-for-me.de. Skoda. Simply clever. I turn to you, take my hand through the flames. I turn to you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to I'm your just games. A pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I've been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to I'm your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the knot pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't feel shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.